Ach ja, ach ja. Bank ist tot, Bank ist tot, Bank ist tot, Bank ist tot, Bank ist tot, Bank ist tot, Bank ist tot, Bank. Manchmal rar und komme nicht vom Fleck.